Vor allem schenke ich dem Bericht unseres Montezinos mehr Glauben, diesem portugiesischen Staatsangehörigen jüdischer Religion, geboren in einer Stadt Portugals namens Vila Flor, Sohn bekannter und ehrbarer Eltern, 40 Jahre alt, rechtschaffener Mann ohne Ehrgeiz. Er reiste nach Indien und wurde dort durch die Inquisition gefangen genommen, wie es vielen in Portugal Geborenen erging. Den Nachkommen jener von König Don Manuel mit Gewalt unbillig und ungerecht christianisierten, die deshalb auch heute noch das Gesetz der Eltern im Geheimen bewahren und befolgen, das sie durch Gewalt und nicht freiwillig aufgegeben hatten. Von den Juden Montezinos oder Levi reden viele, die sich mit der jüdischen Literatur auf der Halbinsel befasst haben. Denn die Angelegenheit der Juden und ihre Beziehungen zu den amerikanischen Indianern ist sehr alt, älter als Montezinos und Menasse selbst. In Veröffentlichungen von Fernandez Navarrete und Schriften von Pascual de Andagoya liest man in Bezug auf die Indianer Panamas und Buritas, dass sie, außer ähnliche Sitten zu haben und ähnliche Kleidung zu tragen, verjudete Leute waren. Bernal Díaz de Castillo weist in seiner Beschreibung La Conquista de la Nueva España, die Eroberung des neuen Spanien, darauf hin, dass man bei der Entdeckung der Halbinsel Yucatan Häuser aus Kalk und Steinen sowie Götzen vorfand. Einige sagten, sie stammten aus der Zeit der Heiden, andere, sie seien aus der Zeit der Juden, die von Titus und Vespasian aus Israel vertrieben wurden und hierher gelangten mit den Schiffen, mit denen man sie aus jenem Land geworfen hatte. Pater Acosta meinte, man gebe dies als Argument an, um behaupten zu können, die Indianer stammten von den Juden ab, da sie furchtsam und ohne Mut, sehr zeremoniös, scharfsinnig und verlogen seien. Ihre Tracht scheint dieselbe zu sein, die die Juden trugen, denn sie haben eine Tunika oder Hemd an und darüber einen Umhang. Sie gehen barfuß oder ihr Schuhwerk besteht aus ein paar Sohlen, die festgebunden werden und die sie Oyotas nennen. Und dass dies die Kleidung der Hebräer gewesen sein soll, sei geschichtlich erwiesen, sagten sie, auch durch alte Bilder, auf denen sie mit dieser Kleidung erscheinen. Und dass diese beiden Kleidungsstücke, die nur die Indianer tragen, dieselben waren, die Samsons stattlich erscheinen lassen, welche die Schrift Tunicam et Syndonen nennt, was dasselbe ist wie Hemd und Umhang, das die Indianer so nennen. Pater José de Acosta war nicht davon überzeugt, dass die Indianer etwas mit den Juden gemein hatten. Doch die Krypto-Juden und die Juden, die mit den Spaniern in die neue Welt gekommen waren, sich des Textes des Esdras bedienend bezüglich der 10 Stämme Israels, die zu Zeiten Salmanassars in Gefangenschaft gerieten und dann verschwanden, sicherlich nach dem Purim, waren davon überzeugt, dass diese sich in Amerika befanden. Und Levi Montezinos tat nichts anderes, als zu behaupten, dass er endlich zwei dieser Stämme gefunden hätte. Es ist interessant, was von der Yucatan-Halbinsel gesagt wird, denn dort wurden auch viele blutige Opfer gebracht, sogar unter den Mayas. Es ist wichtig zu wissen, dass der Tod des heiligen Kindes von La Guardia ein Opfer des Passover im Jahre 1491 war, der als Begründung oder Rechtfertigung für die Ausweisung der Juden aus Spanien durch die katholischen Könige erfolgt war. Es ist viel darüber und über andere ähnliche Fälle diskutiert worden, aber Menéndez und Pelayo, wie auch andere Schriftsteller, hielten dies für wahr und authentisch. Wann kamen die Juden nach Spanien? José Amador de los Ríos glaubt, dass dies in weit zurückliegenden Zeiten mit den Phöniziern geschah. Sie gründeten Kolonien, sich über die Welt verbreitend. Es gab kaum ein Volk, dem sie nicht ihren Handel aufdrückten. Strabon, der zu Zeiten des Augustus gelebt hat, sagte, 4 Menschengattungen gibt es in der Stadt Cyrene in Afrika. Bürger, Bauern, Ausländer und Juden. Und diese 4 Rangordnungen gibt es in allen Städten. Es wird nicht leicht sein, einen Ort auf der ganzen Welt zu finden, an dem diese Leute einmal aufgenommen nicht überwiegen. denn Ägypten und Cyrene und viele andere Provinzen haben ihre Religion zugelassen und unterhalten große jüdische Gemeinden, die mit der Zeit gewachsen sind und nach ihren eigenen Gesetzen leben. Und Philo bescheinigt, dass es jüdische Kolonien in allen fruchtbaren Städten Asiens, Afrikas und Europas gegeben hat. Mit Sicherheit gibt es sie in dem iberischen Küstengebiet, obgleich noch nicht im Innern, bis zur Zerstörung des Tempels. Toledo zum Beispiel war die Hauptstadt der Goten. Das älteste Dokument, das sich auf die Juden in Spanien bezieht, ist der Kanon 49 des Iliberitanischen Konzils im Jahre 300 bis 301. Er besagt, man warne die Eigentümer von Landgütern, es nicht zuzulassen, dass die Juden die Ernte segnen, die ihnen Gott gibt, damit sie nicht unseren Segen zunichte machen. Man ersieht daraus, dass die Juden bereits in jenen Zeiten in Spanien schlecht angesehen waren. Wie der schwarze Schatten der weißen Götter kommen sie in großer Zahl den Spuren der Goten folgend. So war es der westgotische König Sisebuto, der sie als erster ausweisen musste, trotz seines gütigen und gerechten Wesens. Wie wir sagten, ist Caro Barroja nicht fähig, den mysteriösen Grund und die Folgen, die sich aus dieser natürlichen oder unnatürlichen Feindschaft zwischen den arischen Völkern und dem jüdischen Volk ergeben, anzunehmen, die nur durch die Weltanschauung des esoterischen Hitlerismus zu ergründen sind. Wenn die Goten nicht in Spanien eingedrungen wären, hätten sich diese scharfe Opposition nicht ergeben, die mit der Ausweisung der Juden in der Art und Weise, wie sie uns bekannt ist, endete. Wenn sie sich auch auf religiösem Gebiet ausdrückte, sich des äußersten Mittels des Gerichtes des heiligen Gottesdienstes, das heißt der Inquisition, bediente, so war die Angelegenheit im Grunde doch eine rassische, ethnische. Es ist eine Tatsache, dass der amtliche Rahmen der Inquisition, ihre soziale Struktur, gotisch ist, obwohl ihr Geist widersinnigerweise durch die Unduldsamkeit jüdische Züge trägt, die der westgotischen und germanischen Seele so fremd sind. Das ist nicht verwunderlich, handelte es sich doch um das jüdische Christentum Roms. Außerdem war der erste Großinquisitor Thomas de Torquemada jüdisch-maranischer Herkunft.